Herzlich willkommen zur Abendlandung im Kashmir Radio mit Jean-Marie Dur, aka Fock Puma, am Mikrofon. Heute gibt es kein Special, sondern einen Rundumschlag der Musik, die mir in der letzten Zeit zugeflogen gekommen ist. Wir legen gleich los mit Soundtrack-Musik von John Cameron, dem ersten Soundtrack, den dieser komponiert hat und der immer noch einer seiner Liebsten ist. Cass heißt der Film zu diesem Soundtrack, ein wundervoller, melancholischer Film über einen Jungen, der in einer englischen Kohleminenstadt aufwächst und sich mehr oder weniger selbst durchs Leben schlagen muss und der dann irgendwann einen jungen Turmfalken aus einem Nest entführt und diesen versucht zu dressieren. Cass ist der zweite lange Film von Ken Loach gewesen und einer seiner besten Filme und wie schon gesagt ein großartiges, wunderschön gefilmtes Coming-of-Age-Drama. Einer der Bewunderer des Films und des Soundtracks ist Jarvis Cocker, der gesagt hat: "This is the real thing. This is beauty so fragile it hurts. This is music with the jazzes well and truly off." Thank you. zwei Stücke aus dem Soundtrack von Ken Loachs Film Cass, geschrieben von John Cameron und 2017 von Johnny Trunk auf seinem Label Trunk Records zum ersten Mal auf Vinyl released. Wenn ihr mal Lust auf einen Film mit Herz und Seele habt und nicht wisst, was ihr schauen wollt, schaut euch diesen Film an. Cass, geschrieben wird das K-E-S von Ken Loach. Gemini und Claudine, a.k.a. Duffy, waren zwei Freundinnen, die sich in den Pyrenäen in den 70ern kennengelernt haben. In Lourdes, dem Wallfahrtsort, wo die Eltern von beiden wegen schwerer Krankheiten gepilgert waren, um dort möglicherweise wundersam geheilt zu werden. Nach mehreren tragischen Schicksalsschlägen, unter anderem dem Tod von Claudines Mutter, landen die beiden schließlich zusammen in Paris, wo sie beginnen, Musik zu machen. Sie bekommen Angebote zu Auftritten für Festivals in Frankreich und Holland, machen sogar eine kleine US-Tour und nehmen dann 1982 ihr erstes Album Silence and Wisdom in London auf. Und ein Jahr später, 1983, dann das zweite und letzte Album Double Happiness. Ja, die Sache ist nur, das stimmt alles nicht. Die Geschichte ist entweder von Duffy ausgedacht worden oder von der Plattenfirma. Wir wissen es nicht. Wer dahinter steckt, werde ich euch gleich sagen. Wir hören trotzdem jetzt nochmal drei Stücke von der Double Happiness Platte. Our English Friends, Pirouette und dann The Snow Falls and the Village is Overlapping with Children. Duffy waren das, mit drei Stücken von der Platte Double Happiness von 1983. Zur Veröffentlichung der beiden Alben von Duffy wurde eine dramatische und längere Geschichte lanciert von zwei Freundinnen, die sich im jugendlichen Alter in Lourdes in Südfrankreich am Fuß der Pyrenäen kennengelernt haben. Und dann nach einer dramatischen Geschichte irgendwie als experimentelle Musikerin in Europa auf Festivals unterwegs waren. Duffy sind aber eigentlich die beiden englischen Musiker Simon Fisher-Turner und Colin Lloyd-Tucker, die diese zwei sehr schönen Platten Anfang der 80er Jahre gemacht haben. Die mysteriöse Geschichte um die zwei Freundinnen Duffy gehörte irgendwie zum Konzept dieser Platte dazu. Und die Titel der Stücke geben dann auch immer wieder Erlebnisse und Ausschnitte aus dieser fiktionalen Geschichte wieder. Als nächstes hören wir jetzt Benjamin Leff, von dem ich im Made to Measure Special vor zwei Jahren bereits ein paar Sachen gespielt habe. Lev ist belgischer Nicht-Musiker aus dem Dunstkreis um das Label Cramped Discs. Er hing mit den Jungs von Tuxedo Moon ab, war mit Vinnie Riley befreundet, mit dem auch in Brüssel unterwegs und hat für die Library-Serie Made to Measure ein paar sehr schöne, besondere Platten gemacht. Er sah sich nicht als Musiker, sondern als Schöpfer von Musique d'Ameublement. Eine Bezeichnung, die Satie auch für sich benutzt hat. Schöpfer von Möbelmusik sozusagen, wenn man das jetzt mal wörtlich übersetzt. Und er liebte es, an einem kleinen Computer merkwürdige Klänge hervorzurufen, die Wüstenlandschaften hervorrufen, diese Musiken zu produzieren. Das neue belgische Label Strom hat vor kurzem eine Compilation mit Levs Musik herausgebracht und von der spiele ich jetzt ein Stück, La Magnifique Alcoholique. Thank you. Das war TRJJ oder TRJJ oder auch TRI, ein musikalisches Projekt des Berliner Künstlers Max Stockloser. Ich war beim Vorbereiten der Sendung ganz erstaunt. Ich kenne nämlich Max als Verleger. Er macht zusammen mit Anna Saflarski und noch anderen Leuten den Künstlerbuchverlag AKV. Und ich habe als Mitbetreiber der Zabriskie-Buchhandlung diesbezüglich mit AKV und Max hin und wieder zu tun. Dass er Musik gemacht hat, wusste ich nicht. Oder Musik macht. Ja, ich war auf jeden Fall sehr angenehm erstaunt und überrascht. Die Platte Music Compilation 12 Dances ist gerade auf Strom erschienen, also auf dem belgischen Label von Ziggy de Friend, auf dem auch die Benjamin Leff Compilation herausgekommen ist. Von dieser sehr besonderen, sehr schönen Platte, die man nicht mit Schubladen irgendwie bezeichnen kann, ähnlich wie die Musik von Dean Blunt vielleicht oder von Ive Tumor. Von dieser Platte hören wir jetzt noch zwei weitere Stücke. Shadow Expert 2 und Mersch Night Sleep Censored. Thank you. TRJJ, aka Tri, mit zwei Stücken von der gerade auf Strom erschienenen Platte Music Compilation 12 Dances. Weiter geht es jetzt von TRJJ zu einem italienischen Komponisten, der ein paar Soundtracks und vor allem aber viele Library-Platten gemacht hat, Giuliano Sorgini. Unter anderem hat er die Musik für den Zombie-Science-Fiction-Film The Living Dead at the Manchester Morgue gemacht. Ein typischer italienischer Trash-Horrorfilm der 70er Jahre mit ein paar sehr guten Stücken. Und dann ist vor einem Jahr die Zusammenstellung Africa Oscura released worden mit verschiedener Musik für ein paar geplante Dokumentationen über Afrika. Das klingt jetzt sehr unkonkret, aber mir ist tatsächlich nicht bekannt, welche Filme das genau waren, denn sie wurden nie veröffentlicht und es hat eigentlich nur die Musik überlebt. Von diesen geplanten Soundtracks hören wir jetzt zwei Stücke, Miraggio und Iniziazione. Thank you. Auf Music from Memory ist jetzt die zweite Utro Tempo Compilation herausgekommen mit elektronischer und zeitgenössischer Musik aus Brasilien. Zusammengestellt von John Gumesch, der auch die erste schon kompiliert hatte und diesmal nicht mit einem Fokus auf Musik, die vom Regenwald beeinflusst ist, sondern die von den brasilianischen Städten beeinflusst ist. Wir hörten gerade Harmonia de Agua von Nelson Angelo und hören jetzt noch zwei weitere von dieser wieder sehr spannenden Zusammenstellung. Zuerst Tiao Neto mit Carousel, ein Stück, das an die spanischen Finis Afrika erinnert, mit einer Art Kinderchor, ein sehr, sehr schönes Stück. Und dann Jorge Degas und Marcelo Salazar mit dem Stück Ilha Grande, das zwischen Tuxedo-Munchen, New Wave-Experimenten, schrägschönen Bläsern und einem rollenden Rhythmus oszilliert. Und danach geht's dann weiter mit Arthur Verocai. Thank you. Thank you. Cada pouco quando sai acorda só pela manhã. Planta algodão, planta nuvens pelo chão. À noite quando volta traz estrelas no embornal. Cofres do sertão que semeia no quintal. Descendo no horizonte, ele tira seu chapéu, olhando um olho d'água que cuspia para o céu. Deitado na paisagem, na folhagem do rolou, pés de uma manhã, passeando pela mão. O vento no seu rosto sopra leve, tira o sol, como tira o pó de um velho paletó. E pondo os pés na lama, seu sapato feito só de barro pra ser casco, quando então pisar na grama. Vielen Dank geht an dieser Stelle an Mel aka Salisme, der mir ein Stück von Arthur Verocai vorgespielt hat, das mich total geflasht hat. Das besagte Stück heißt Dedicado a Ela und ist auf dem einzigen Album drauf, das Verocai von seinen musikalischen Anfängen bis 2002 gemacht hat. Nach 2002 sind dann nochmal zwei Alben rausgekommen nach langer Zeit, aber ja, wie gesagt, von den 70ern an bis Anfang der 2000er gab es nur ein einziges Album. Das heißt auch einfach Arthur Verocai und kam 1972 raus. Dieses eine, aber dafür richtig tolle Album hat er mit dem Perkussionisten Pedro Santos, der ebenfalls ein einziges ganz tolles psychedelisches Tropicalia-Album gemacht hat, und der Sängerin Celia und vermischt die langsam abebbende Tropicalia mit dem stärker aufkommenden Fusion Jazz. Wir hörten gerade Caboda und jetzt kommt noch das besagte Stück, das mich so sehr begeistert hat, Dedicado a Ela. Vazio meu quarto, a cama e o meu cobertor. Não sei se me falo as paredes. Põe um disco pra ouvir. Meu Deus. arrivato sulla luna e non porto nessuno con me. M'hanno detto che sulla luna c'è tutto ciò che fa per me. Il sole non tramonta, il cielo è sempre blu, nessuno ti tormenta e fai quel che vuoi tu. È così bello sulla luna, una stella ha detto a me, non hai bisogno di fortuna, solo musica dentro di te. Me ne vado sulla luna e non porto nessuno con me. Ma se sulla luna di amore non ce n'è, ciao luna, scordati di me. Nessuno con me, m'hanno detto che sulla luna c'è tutto ciò che fa per me. Il sole non tramonta, il cielo è sempre blu, nessuno ti tormenta e fai quel che vuoi tu. È così bello sulla luna, una stella ha detto a me, non hai bisogno di fortuna, solo musica dentro di te. Me ne vado sulla luna e non porto nessuno con me. Ma se sulla luna di amore non ce n'è, ciao luna, scordati di me. Ciao luna, scordati di me. Ciao luna, scordati di me. Immer wieder tauchen Reissues von verschollenen, merkwürdigen Private-Pressing-Alben auf denen Amateurmusiker oder Musikerinnen ihre starke persönliche Vision festgehalten haben. Eine solche Platte kam jetzt vor ein paar Monaten raus, Lady of Mine von Joe Tosini and Friends. Joe Tosini, ein Italo-Amerikaner, hat die Platte 1988 in einem Keller in New Jersey aufgenommen. Und nun wurde sie von Joe Tosini Music, seinem eigenen kleinen Label, in Kollaboration mit Michael Kutschiks Efficient Space neu veröffentlicht. Glücklich traurige Abendmusik hat Joe Tosini gemacht. Wir hörten Sulla Luna und jetzt kommt noch Tomorrow May Never Come. Und dann stellt jetzt auch schon mal eure Zimmerpflanzen näher an die Boxen ran. Warum, erfahrt ihr gleich. It was a stormy night in winter when we were walking in the rain. It was so warm and tender, I had love and no more pain. Then you went away and I will never know the reason why.

Habt ihr eure Pflanzen schön an die Boxen gerückt? Warum? Die beiden Stücke, die wir gerade hörten, sind von einer ganz besonderen Platte, Mother Earth's Plantasia, von einem Komponisten namens Mort Garson. Diese Platte wurde in verschiedenen Pflanzenshops in Kalifornien, insbesondere aber in Mother Earth Plant Boutique in Los Angeles 1976 den Kunden umsonst mitgegeben, die eine Zimmerpflanze kauften, damit sie den Pflanzen diese Musik zu Hause vorspielen könnten, denn die Klänge sind angeblich den Pflanzen wohlgefällig. Der Komponist Mort Garson war einer der ersten US-Künstler, die mit dem Moog-Synthesizer experimentiert haben, wie zum Beispiel auch Wendy Carlos. Garson war auch der Komponist, der die Landung von Apollo 11 auf dem Mond musikalisch begleitet hat. Ja, und die Plantasia-Platte ist gerade von Sacred Bones reissued worden. Wenn ihr also euren Monsteras und Bananenpflanzen und Fikusbäumchen etwas Gutes tun wollt, lasst sie Plantasia hören. Euch selbst tut ihr damit natürlich auch etwas Gutes. Ein weiteres Reissue in dieser heutigen Sendung ist eine Platte von einer meiner Lieblingsmusikjournalisten, der gleichzeitig auch Musiker ist. David Toop, dessen Exotica-Playlist ich ja vor 2 Monaten vorgestellt habe. Zusammen mit Steve Beresford hat er unter dem Namen General Strike 1984 auf Touch Records ein Tape veröffentlicht namens Danger in Paradise. Ganz klar eine Anspielung auf die von Toop geschätzte Exotica-Musik, denn einer der ganz großen Hits von Martin Denny, einem der bekanntesten Exotica-Vertreter, hieß Stranger in Paradise. Toop und Beresford also, noch unterstützt von Lol Coxhill, und produziert wurde Danger in Paradise von dem großartigen David Cunningham. Entstanden ist ein avantgardistisches Dub-Post-Punk-Exotica-Album mit einer witzigen Coverversion von Sun Ra's Interplanetary Music, die wohl auch Mickey Moonlight für dessen Version als Vorlage gedient hat. Wir hören jetzt aber erstmal ein anderes Sun Ra Cover, das auch auf der Platte drauf ist, We Travel the Spaceways, und dann das titelgebende Stück Danger in Paradise. We travel the space waves. will feel you, baby. Oh baby, trink doch noch ein Alt mit mir. Frisches Trio aus Düsseldorf war das. LSW, aka Lifestyle West, aka Gregor Darman, Sebastian Velicki oder Velitzki und Leonard Horres mit dem Stück Alt Beer. Erschienen ist die Debütplatte von LSW auf dem Düsseldorfer Label Condom Bleu. Schön, dass ihr reingeschaltet habt zur Abendlandung bei Kashmir Radio. Mein Name ist Jean-Marie Dur, a.k.a. Fog Puma. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle von euch und wünsche einen hervorragenden August. Die nächste Abendlandung wird wieder von einem Gast betreut, weil ich selber auf dem Mea Kusma Festival in Belgien sein werde. Am 3. September von Sophie Funke, a.k.a. Captain of None, a.k.a. Half of Spatz Habibi. Und jetzt noch viel Spaß mit dem neuen Release auf Malka Tutti von Capitan. Sandy heißt das Stück. Auf Wiederhören und bis gleich.